Erster Männer streiten sich. Sie gehen vor Gericht. Der Richter spricht ein Urteil. Ein Mann ist unschuldig. Ein Mann ist schuldig. Zweiter der Richter sieht, der Schuldige muss Strafe bekommen. Er lässt den Mann hinlegen. Der Mann bekommt Schläge. Die Zahl der Schläge passt zur Schuld. Dritter, er darf nur 40 Schläge geben. Nicht mehr. Der Mann soll nicht zu sehr leiden. Er soll nicht entehrt werden. Vierter, ein Ochse arbeitet mit Getreide. Du sollst ihm keinen Maulkorb anlegen. Fünfter, Brüder wohnen zusammen. Ein Bruder stirbt. Er hat keinen Sohn. Seine Frau darf keinen fremden Mann heiraten. Der Bruder des Toten soll sie heiraten. Er muss seine Pflicht tun. Sechster, der erste Sohn ist für den toten Bruder. So bleibt der Name des Bruders in Israel. Siebter, wenn der Mann sie nicht heiraten will. Die Frau geht zu den wichtigen Männern am Tor. Sie sagt, mein Schwager will mich nicht heiraten. Er will den Namen seines Bruders nicht erhalten. Achter, die wichtigen Männer rufen den Mann. Sie reden mit ihm. Wenn er sagt, ich will sie nicht heiraten. Neunter, die Frau geht zu ihm. Die wichtigen Männer sehen zu. Sie zieht ihm den Schuh aus. Sie spuckt ihm ins Gesicht. Sie sagt, so geht es jedem Mann. Er hilft der Familie seines Bruders nicht. Zehnter, seine Familie heißt dann in Israel Barfüßerfamilie. Elfter, zwei Männer streiten sich. Die Frau eines Mannes kommt. Sie will ihrem Mann helfen. Sie fasst den anderen Mann an seinen Geschlechtsteilen an. Zwölfter, du sollst ihre Hand abschneiden. Habe kein Mitleid. Dreizehnter, du sollst nicht zwei verschiedene Gewichte haben. Nicht ein großes und ein kleines. Vierzehnter, du sollst nicht zwei verschiedene Maße haben. Nicht ein großes und ein kleines. Fünfzehnter, du sollst richtige Gewichte haben. Du sollst richtige Maße haben. Dann lebst du lange. In dem Land, das Jahwe, dein Gott, dir gibt. Sechzehnter, Jahwe, dein Gott, hasst Menschen, die das tun. Jahwe, dein Gott, hasst Menschen, die Unrecht tun. Siebzehnter, denk daran, was die Amalekiter taten, als ihr aus Ägypten kamt. Achtzehnter, ihr wart müde und schwach. Sie griffen euch auf dem Weg an. Sie töteten die schwachen Leute hinten. Sie hatten keine Angst vor Gott. Neunzehnter, Jahwe, dein Gott, gibt dir Frieden im Land. Dann musst du die Amalekiter vernichten. Vergiss das nicht.